So, Freunde der Sonne, Freunde der Nacht, wir haben 22.16 Uhr und ja, wir haben Donnerstag. Ich muss schon wieder gehen, aber ich verkneife mir das jetzt erstmal im Moment. Erstmal meine E-Zigarette anmachen. Ich bin gerade wieder dabei zu dampfen. Habe mir heute einen neuen Akku mal in der Stadt besorgt. Mal gucken, ob das klappt hier. Ja, klappt. Warte. Ja, wollen wir wieder ausmachen. 1, 2, 3, 4, 5. Zack. Ah, heute so einen Stress gehabt. Ich bin ja jemand, der absolut nicht gerne durch die Stadt geht. Es ist noch eine Stunde. Und dann bin ich schon nervlich, körperlich ruiniert und. Ja, war ja heute bei meinem Psychologen oder Therapeuten und ja, bin mit dem Bus in die Stadt gefahren, alles ganz normal. Und dann auf dem Rückweg hieß es auf einmal, ich muss sagen, der Busfahrer war total nett, ne? Hieß es auf einmal, haben Sie keine zweite Maske dabei, also wo ich einsteigen wollte. Habe ich gesagt, nee, wieso? Ja, es ist nur noch FFP2-Masken erlaubt. Ich sag, wie? Auf der Hinfahrt habe ich die auch getragen, hier meine Staubmaske oder wie man das nennt hier, ne? Ja, da hat der Busfahrer wohl nicht drauf geachtet, ne? So kann ich sie leider nicht mitnehmen, also mich und meine kleine Süße. Ich mache mal den Wecker ein bisschen weg hier. Mich und meine kleine Süße. Und ja, dann bin ich noch in der Apotheke. Ich habe ja welche zu Hause hier, ne? Aber da muss ich noch, oder vielmehr, ich war dann am Überlegen, tue ich laufen? Mit Mäuschen oder fahren wir Bus? Aber weil es schon so leicht angefangen hat zu. Leicht angefangen hat zu nieseln. Also nieseln sagt man noch in Westfalen hier, in Niedersachsen. Oder fisseln, ne? Also so leichter, feuchter Regen, Staub, sowas in der Art. Ja, dann bin ich halt dann in die Apotheke gegangen. Und habe mir dann da eine Maske für 2,55 € geholt. Hätte eine für 60 Cent haben können, aber ich wollte eine schwarze haben, die gab es aber nicht. Also habe ich dann eine graue genommen für 2,55 €. Habe dann den nächsten Bus genommen und was war? In dem Bus war bestimmt die Hälfte mit blauer Maske, ne? Und dann habe ich dann, also diese normalen Masken, dann habe ich dann den Busfahrer nochmal gefragt beim Aussteigen, weil wir sind dann vorne ausgestiegen. Ich sag hier, vielmehr, ich habe schon beim Einsteigen, genau andersrum, beim Einsteigen gesagt, dass ich nicht mitfahren dürfte. Und hat er gesagt, ja, da hat der Busfahrer wohl nicht drauf geachtet. Jetzt kommt's, hat der Busfahrer wohl nicht drauf geachtet. Das kann teuer werden, wenn Ordnungsamt kommt, 1.000 €. Und was war im Bus? Waren bestimmt 5, 6 Leute, die hatten auch eine blaue Maske an, ne? Und so, pff. Also man kann es auch ein bisschen übertreiben. Also sorry, ja, ihr seid das ja gewöhnt. Beim Audio-Livestream bei mir muss ich immer gähnen. Und ja, man kann es ein bisschen übertreiben. Also ich weiß nicht. Also ja, und na gut, ich war auch in mehreren Geschäften, weil ich habe einen Akku für meine Dampfe gesucht, die ich günstig mal geschossen hatte. Da waren zwei Akkus dabei und aber die waren schon beim Laden. Hat er mir angezeigt, dass die eigentlich schon ganz voll waren oder sind. Und dann hat man dann, weiß ich, 10, 20 Mal dran gezogen und dann war das Ding leer und der Akku und dann war immer noch fast voll. Und ja, also da hat mich auch keiner drauf angesprochen. Also man kann's auch übertreiben. Also ja, die Corona-Zahlen sinken ja jetzt wieder angeblich. Und ja, dabei ich keine Ahnung. Also habe ich nichts von gehört, dass man nur noch diese FFP2-Masken, also nicht mehr diese OP-Masken, sondern diese. Ich bin ein Vater, wo du gar keine Luft runterkriegst, nur noch tragen darf und so. Moment. Ich dampfe ohne Nikotin. Das ist jetzt Tiramisu. Obwohl ich hatte das vor Jahren auch mal angefangen. Aber dann hatte ich nur noch diesen Geschmack im Mund. Nur noch diesen, keine Ahnung, ich hatte Unicorn da, glaube ich, und andere Geschmacksrichtungen. Da hatte ich nur noch diesen Geschmack im Mund. Aber im Moment, ich habe also. Rauche ich mich zu Tode. Also ich muss wirklich aufpassen, dass ich das nicht so übertreibe. Und außerdem kriege ich immer Ärger, wenn Mäuschen hier ist, dass sie nach Zigarettenqualm stinkt. Deshalb ist das immer ein Grund für mich, dann, wenn Mäuschen da ist, nicht so viel zu rauchen. Nur ein Dampfen, naja, wie gesagt, riecht man also fast gar nicht. Wie gesagt, das ist ohne Nikotin, das ist Tiramisu. Ich habe noch, ich glaube, Bananenkuchen da oder so ein Schwachsinn. Obwohl es ja auch Schwachsinn ist, ja, Geschmack zu dampfen. Ne? Und so ganz gesund ist das auch nicht. Also mit meiner COPD. Sorry. Mit meiner COPD ist das so oder so nicht so gut. Und so. Ich muss unbedingt mal gucken, dass ich das hier unterbinde, weil dieses laufende Gähnen, das. Geht mir eigentlich auch auf die Eier. Naja. So. Morgen darf ich wieder für mein Mäuschen kochen. Habt ihr ja bestimmt schon gelesen. Und habe heute schon die Sachen eingekauft. So. Heute Abend. Dann kann ich direkt morgen früh um. Morgen früh. Moment. Ich denke mal, ich fange direkt nach dem Aufstehen an. So um 9, um 10 lege ich dann direkt los, weil das ist erstmal eine Menge Arbeit. Erstmal dieses Gemüse in Brioche schneiden und Brioche ist englisches Gebäck. Ich komme alle. Hört sich aber fast genauso an. In kleine Würfel schneiden. Und ich habe ja eingekauft. Gucken, ob ich das noch zusammenkriege. Kartoffeln. Süßkartoffeln. Butternut-Kürbis. Karotten. Reis. Habe ich schon Süßkartoffeln okay. Hähnchenbrust. Und Tofu Natur. Und ja, da bin ich bestimmt mit dem Gemüse schälen und Kleinschnibbeln schon mindestens eine Stunde beschäftigt, wenn nicht sogar noch länger. Obwohl den Butternut-Kürbis ist genauso wie mit den Hokkaido muss man eigentlich nicht schälen. Aber weil es für den Hund ist und ich auf Nummer sicher gehen will, mache ich da die Schale ab. Oh, sorry, ich muss nochmal. Und ja, und sie sagte, wo der Reis kochen, ist einfach ins Wasser reinschmeißen, so, aber dann muss ich halt das Gemüse blanchieren und Hähnchenbrust anbraten, klein schneiden und. Also mit allen zusammen, also beim letzten Mal war ich auch, glaube ich, knapp ja, 2,5, 3 Stunden beschäftigt. Ne? Ich lasse mir ja dann auch Zeit. Ich möchte ja auch, dass das alles in gleich große Stücke geschnitten ist. Und dann, ja, damit es halt perfekt wird. Ja, Moment. Fünfmal drücken, dann ist er aus. Damit alles perfekt ist. Und ja, und dann ja, damit alles perfekt ist. Und Jetzt fehlen mir irgendwie, jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren und ich muss eh noch mal gehen, deshalb ist das so scheißegal. Ich hatte das ja vor, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Ist das schon länger als 2 Wochen, 3 Wochen her? Hatte ich ja auch 5, ich habe es extra gewogen. Es waren 5 Kilo. 5 Kilo und die werde ich aber dann ja, morgen Abend dann vorbeibringen. Je nachdem, ob ich noch was anderes mitnehme, dann. Aber ich glaube, ich mache das zu Fuß, weil Weihnachtsgeschenk. Wir haben ja noch Weihnachten nächste Woche. Und also heute habe ich wirklich richtig den Gena-Hänger. Nächste Woche ist ja Weihnachten und aber jetzt schon die Weihnachtsgeschenke abgeben, das wäre ja auch kontraproduktiv. Und ja, aber wir sehen das nächste Woche und deshalb werde ich das dann nächste Woche machen, dann irgendwie so mit dem Dreh. So, jetzt habe ich aber wirklich einen richtigen Gena, aber deshalb breche ich jetzt auch ab, weil das bricht jetzt gar nichts heute mehr. So, in diesem Sinne, Freunde der Sonne, Freunde der Nacht, thank you for listening, thank you for watching, have a nice day. Geh jetzt pennen, wir haben jetzt, keine Ahnung, mal Wecker rumdrehen, 22 Uhr und 28 Minuten und ja, geh jetzt schlafen und dann morgen lecker Happa Happa machen und ja, mal gucken. Ich kriege am Samstag mein T-Shirt bedruckt, wenn das so klappt mit meinem, ja, es Weihnachtsmotiv ist das nicht, heißt so mit so einem Shelty-Spruch. Den, vielmehr, ich gebe den am Samstag ab. Ob ich den dann wieder direkt mitnehmen kann, weiß ich nicht. Und aber mache ich später Foto, tue ich Facebook und dann, ja, genau. Boah, ich, also wenn ich so hier vor mich hinlege, liege, muss ich nicht gähnen. Aber sobald ich anfange zu sprechen, naja. Scheiß da und drauf. In diesem Sinne, have a nice day. Bleibt mir gewogen und ja, schauen wir mal, was die nächsten Tage noch so bringen. Ich hoffe, dass Weihnachten schnell an mir vorüberzieht. Mein Stiefpapa ist auch wieder heil aus Gran Canaria in Deutschland, Düsseldorf gelandet und er hat mir da ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich ihn 2 Tage nicht erreichen konnte. Aber der hatte irgendwie Probleme mit der Internetverbindung oder mit der WLAN-Verbindung im Hotel. Genau, so war das. So, ich bin raus und ja, man sieht sich, man sieht's und hört sich bei Facebook oder bei WhatsApp. Bleibt mir gewogen. Ciao. Achim von Mörs war gerade da, aber der ist schon wieder weg. Ciao.